Hallo, Herr Peter. Du, das ist total krass. Ich habe gerade in meinen Kalender geguckt und das hat mich total geflecht. Wir nehmen ja heute Abend einen Podcast gemeinsam auf und das hat mich sehr erfreut und ich wollte authentisch mein Gefühl jetzt in dieser Sprachnachricht mit dir teilen, damit wir die dann auch in den Podcast schneiden können, weil ich mich so hart freue jetzt, dass wir heute Abend den Podcast aufnehmen, wollte ich dir kurz dieses Gefühl einfach schicken. Und wir können dann die Sprachnachricht ja also dann doch vielleicht einfach in den Podcast schneiden, weil das macht man heutzutage so. Auch so zwischendurch, gerade in Reportage-Podcast, einfach mal zeigen, wie man zwischen den Aufnahmen auch bewegt ist, damit das authentischer ist. Du, ich würde mich sehr freuen, wenn du mir noch antworten könntest auf meine Sprachnachricht, ob du dich denn auch so authentisch auf unserem Podcast heute Abend freust. Vielen Dank, dein Herr Jean-Paul. Hallo, ich habe mir deine Sprachnachricht jetzt natürlich ausgiebig und genau angehört. Ich kann dazu jetzt gerade noch nichts sagen. Ich würde mich dazu irgendwann mal melden. Muss das noch prüfen. Ja, danke. Vielleicht Anfang nächster Woche. Schönes Wochenende. Danke. Tschüss. Ah, ich habe viel um die Ohren. Übernächste Woche. Bis dann. Tschüss. So, herzlich willkommen. Ihr habt die Sprachnachrichten gehört. Wir unterhalten uns nur so. Ja, weil das ist authentisch. Das Das ist muss man jetzt als authentisch, Podcast machen, auch wenn man nur so ein Laber-Podcast ist. Auch die Leute zwischen den Folgen seit wann mitnehmen. sind wir nur ein Laber-Podcast? Wir sind ein History, Wissens und Technologie. Dings-Podcast. Falls ich heute ein bisschen angekratzt Stimme klinge, ich habe gestern 3 Stunden am Stück geschrien. Oh, Ja. Emo-Core. Emo-Chor. Emo-Core. Emo-Chor. Screamo. Nein, aber wir sind gerade wirklich mit der Band im Tonstudio. Und Ja, deshalb konnten wir gestern nicht aufnehmen. Ich habe ja. gestern darum gebeten, dass wir es gestern machen, aber nein. Aber da war ich in einem richtig professionellen Studio. Hey, wir Ja. sind, genau, das müssen wir auch dazu Wir sind sagen. wieder in dem professionellen Studio und da muss auch direkt eine Entschuldigung raus, weil die letzte Folge, da haben wir uns gar nicht mehr verabschiedet, weil wir einen Teil nicht reingeschnitten haben. Weil unser Toningenieur es verkackt hat. Ja. Deswegen, also die letzte Folge, die ihr gehört habt, ihr habt euch vielleicht gar nicht gewundert, dass wir uns nicht verabschieden, aber da fehlt ein Teil. Wenn der nochmal irgendwann auftaucht, bringen wir den zum 10-Jährigen auf einer LP raus. Genau, Ja, genau. als 10-Inch. Genau. Wir sind jetzt wieder im Tonstudio, weil tatsächlich haben wir unser normales Studio als Büro jetzt für unsere Social Media Ja, da Abteilung. sitzt Nicoletta jetzt. Da sitzt Nicoletta, Und ihr Team, die hat es muss jetzt man sagen. annektiert Ja. eigentlich. Eigentlich mochte ich mein Studio, aber jetzt ist Nicoletta in ihr Team in unserem Studio, weil das, weiß nicht, da hat man eine schönere Aussicht oder so, keine Ahnung. Ja, die brauchten halt einen Platz und hier dieses Studio ist halt, also wenn alles gedämmt ist, wir sitzen ja eigentlich nur zwischen diesen komischen Eierkarton nachempfundenen Styropor-Plastikzeug und alles ist dunkel. Wir hätten uns ein Licht anmachen können, aber macht ja Ja, nichts. aber das stimmt so gar nicht. Ja, macht ja auch Tatsächlich nichts. aus Kostengründen, wir haben einfach sehr viel Müll hier Ja, reingetan, ja. das den Schall etwas fressen soll. Also wir Also, wir sitzen sitzen tatsächlich zwischen Müll. in einem Haufen Müll. Ich habe auch meine mitgebrachten Getränke in der Plastiktüte hier nie neben diesem Aufnahmetisch liegen. Das fällt gar nicht auf. Nee. Das ist schon schön. Das wäre meine erste Entschuldigung. Und falls Peter heute angewidert klingt, ich habe eben noch Spinat gegessen. Schau mir nicht zu viel auf die Zähne. Weißt du, Spinat ist ja wie Mohn. Ja, du siehst immer so aus. Okay. Du hast das immer so. Gut. Deshalb war ich jetzt nicht überrascht. Du hast immer diese grünen Flecken Ah ja, dann ist zwischen gut. deinen Zähnen. Deshalb Also gar dann kein kann ich Stress. jetzt alles abhaken. Pannenfolge thematisiert, wollte ich am Anfang machen. Wegen Transparenz. Ja, ich dachte, das wäre die Sprachnachrichten Überschrift. angesprochen, wegen authentisch. Und Spinat gegessen und Stimme am Popo, wegen menschlich. Alles abgehakt. Also wir haben jetzt schon alles Ja? Salz in der Suppe. Jetzt könnt ihr uns genießen. Den Rest, jetzt kommt der angenehme Teil, nämlich unfassbarer Schwachsinn. Ich habe viele Reiseberichte. Ja, Jetzt, sag ich doch. Unfassbarer Das ist auch Schwachsinn. schön. Weißt du noch, als wir Katzenwäsche in unseren eigenen Wohnungen saßen und uns über Notebooks unterhalten haben? Jetzt sitzen wir wieder live hier und dieses Jahr ist wieder das Ich war in. Oh. Seit der Suppe Podcast, was das ausmacht, Reisegeschichten, Man darf wieder reisen. Erlebnisse, ja. Ah, habe ich Also gar ich nicht war mitgekriegt. unterwegs. Ich werde heute erzählen aus, ich mache immer nur kleine Highlights meiner Reisen. Ich war in Tschechien, in Pilsen und werde aus der Urquell-Brauerei berichten. Dann war ich in Berlin. Da werde ich nur ganz kurz berichten, wie man Berlin sich ersparen kann, mental. Und dann war ich noch Schleusenwärter in Frankreich. Schleusenwärter, ist das ein Schleusenwärter. Ort im Elsass? Nein, ich war Schleusenwärter. Du hast eine Schleuse ne, gewartet, ne, Bewirtschaftet. bewirtschaftet. Nein. Was ist denn ein Wärter? Ist ein Wart? Ich wollte nicht Schleuser sagen. Aufpasser. Aber ich finde, Schleusenwärter könnte auch ein Schleusenwärter. elsässisches Dorf sein. Ja, Schleusenwärter, ja. Heißt mittlerweile Schleusen-Wohnen. Oui. Ja, im Genau, Elsass. aber Da früher stehen ja hieß es immer noch mal die alten Schleusenwärter. Namen drunter. Ja, Ja, genau. genau. Ja, da war ich an der Schleuse, auch in der Nähe von dem Schiffshebewerk, wo du mich mal mansplained hast. Oh, das war noch Zeiten. Genau. Und dort war wirklich ein Haus, wo früher diese Schleusenwärter mit ihren Familien gelebt haben. Dieses Haus existiert noch, die Schleuse auch, aber die Schleuse ist halt jetzt technisiert. Und die Schleusenwärter gibt es nicht mehr. Die Schleusenwärter machen ihren Job jetzt anders. Die haben eine Hauptzentrale und kommen immer mit Autos panisch angefahren. Und ich konnte schöne 4,5 Tage vom Garten aus beobachten, wenn ich Lust hatte. Dahinter war noch ein idyllischer Fluss und vor dem Haus war die Schleuse. Und konnte mich in einen Gartenstuhl setzen und beobachten, wie ganz viele Touristenboote immer in die Schleuse unten rein. Dann kamen die hoch, haben mich gesehen, haben Bonjour gesagt und sind weitergefahren. Wie viele waren das am Tag oder in der Stunde In der oder? Stunde sind da schon so, würde ich sagen, 10 bis 12 Boote durchgekommen. Wow. Konnten aber immer zwei zeitgleich. Aber an dem einen Tag ist nur am Morgen sind so drei Boote durchgefahren und die Verleihstation zu der Schleuse war die erste, wir waren die erste Schleuse nach dem Verleih. Ist wirklich, wie aufgeregt du bist Ja. beim Thema Schleuse. Schleuse, Schleusen sind dein ich bin, Ding. nee, die Technik hat mich Ja. ergriffen Ja, aber irgendwie. die Ja. Technik hat Menschen Arbeitsplätze gekostet. Hast du da nicht mal dran gedacht? Ja, die Technik Schleuse oder die Technisierung der Die Schleuse? Technisierung der Schleuse. Nee, jetzt pass auf. Ich habe sehr viele Leute arbeiten gesehen am Samstag und zwar klang es erst wie aufgeregte Kinder, die unten in die Schleuse fuhren und ich saß aber hinter dem Haus, dachte aber, ich habe eh noch Lust auf einen Kaffee, ich schau mal, was an der Schleuse so geht. Ich war tatsächlich sehr viel Schleuse gucken. Oh Gott, ist schon fast unangenehm. Auf jeden Fall, als ich hochgegangen bin, aus dem Garten hoch zur oberen Schleuse, hörte ich dann aber auf einmal panisches Geschrei einer Gruppe Amerikaner Oh. und AmerikanerInnen, die ich für die Kinder gehalten hatte. Die waren sehr in Prosecco-Laune. Ah, Sind dann ja. vorne an die Schleuse gekommen und haben noch nicht gerafft, dass man sich mit den Seilen halt dann doch festmachen sollte und immer mitarbeiten muss. Deswegen ist das dieses Seil beim Steigen immer lockerer geworden. Sie sind vorne an dieses Schleusentor gekommen und das Wasser steigt, das Boot steigt und das Schleusentor bleibt aber wie so ein Schleusentor halt fest und war ja noch zu, weil ja kein neues Wasser Ja, reinlaufen klar, das kann. weiß ich alles Ja, schon. Das weiß ja. jeder eigentlich, weil jeder kennt sich Und mit letztendlich hat Schleusen sich aus wie dann du. die Spitze des Bootes unter das Schleusentor gehakt. Und hat als steigendes Boot die Schleusentore rausgerissen. Und die hinteren waren natürlich zu, damit Wasser reinlaufen kann. Dann ist ganz schnell Wasser reingelaufen. Und daraufhin waren beide Schleusentore kaputt. Und deswegen ist an dem Tag kein Boot mehr gefahren. Und ich habe gesehen, es gibt noch sehr viele Schleusenbedienstete, denn die sind mit dem ganzen Gerödel angekommen. Ah, okay. Also erst kam einer, nee, erst haben sie mich fixiert mit den Blicken, weil sie natürlich dachten, der Mann, der in diesem Haus mit dem Kaffee wieder rauskommt, muss ja der Schleusenwärter sein. Eigentlich auch Ja, bist du ja recht auch gewesen, logisch, ja. ja. War aber nur noch Du ein bist Ferienhaus. halt ehrenamtlicher Und Schleusenwärter. war eine Kartoffel, die Englisch zwar konnte, Aber kein aber kein Amerikanisch, kein Französisch. Deswegen war aufgeregtes ich Amerikanisch. doch, aber also sie konnten sich mit mir verständigen, aber ich wollte, wenn ich authentisch hätte sein wollen, ja, hätte ich Französisch sprechen müssen. Deswegen wusste ich schon, macht nichts, bringt nichts. Außerdem hätten sie sich auch denken können, dass ich ein dummer deutscher Tourist bin, denn ich hatte Adiletten an und eine kurze Hose und waren aber gerade mal 18 Grad. Daran hätten sie schon erkennen können, der Typ ist Tourist. Das stimmt, der Ich Typ ist hatte, Deutscher. ja, nur weil ein bisschen Sonne draußen war im Garten, im Geschützten, so halbwegs angenehm, zack, Adiletten, kurze Hose. Und dann ist da ein ganz schönes Gerödel angefahren, mein lieber Scholli. Also ich habe gesagt, ich bin nicht zuständig, ich kann Ihnen auch nichts sagen, aber da hängt eine Kamera, die werden schon sehen, dass Sie hier ein Problem haben. Und die Stimmung war von Prosecco-Laune, also die hatten alle wirklich ein Prosecco-Glas in der Hand. Die waren dann ganz schnell weg. Und ist da eine Person gefahren? War da kein Captain dabei? Oder sind die privat, haben ihr Boot selber gesteuert? Die kann man selbst steuern, die kannst du einfach mieten, diese Ah. Boote. Dafür brauchst du nur mal zum Bootsführerschein. Ja. Cool. Frankreich. Ja. Da ist noch wilder Und dann Westen. kam noch ein riesen Kran angefahren irgendwann, hat die Schleusentor wieder, die haben da 6 Stunden dran geschweißt und so weiter. Ich war zwischendurch auch mal wandern mit meinen Begleitungen. Und als wir zurückkamen, wurde der Tor wieder reingehievt und so. Und am nächsten Tag waren wir dann am Schiffshebewerk und haben uns das noch angeguckt, woraufhin die Frau am Schiffshebewerk uns dann erzählt hat, da war gestern auch ein Unfall in der Schleuse. Dann habe ich ganz stolz gesagt, ja, das ist unser Ferienhaus. Und dann meinte Ja, sie, ich war oh. dabei. Und dann hat sie gesagt, die hatten auch ganz schön getrunken, das kann teuer werden. Dann haben wir uns über die Amerikaner lustig gemacht. Deutsch-französische Da greift Freundschaft. keine Ja. Versicherung, nicht mal eine amerikanische. Ja, die DFF, also nicht die DAF, DAF, die Band, sondern wir haben die neue Band gegründet, die Deutsch-Französische Freundschaft, die DFF. Da haben wir uns drüber lustig gemacht und unsere Vermieterin am nächsten Tag wusste auch schon Bescheid. Und wir haben nochmal in den jeweiligen Lachern, wie man von Simpsons kennt, da Diese gestanden und dummen uns. Amerikaner. Ja, genau. Ja, das ist wirklich Ja. deutsch-französische Freundschaft, wenn man Ja. sich Wenn man zusammen über. sich als Europäer Ja. über die Ja. transatlantischen Leute lustig machen kann. Man muss Hass aber auch ehrlich verbindet. sagen, man muss aber auch ehrlich sagen, es war auch unangemessen, weil sie haben erstmal versucht, als sie gemerkt haben, sie haben technisch da einen riesen Fehler gemacht, versucht, die Schleuse zu erschießen. Also als erstes wurden ganz viele Ja. Revolver gezogen Ja, und klar. auf die Schleuse geballert. Und das hat aber nichts gebracht. Ja. Und das ist wirklich so passiert, oder ist das hier ein rassistischer Ausfall gegenüber Amerikanern? Der Schusswaffenwitz war ein rassistischer Ausfall gegenüber Amerikanern. Kann man ja nicht von Rassismus sprechen, oder? Wie nennt man das dann? Die haben jetzt, Egal. Trump ist immer noch da, also die sollten echt mal sich. Ja, der nächste Präsident, oder? Ja. Vielleicht Soll ich sollte auch noch der. eine zweite Stadt noch? Also wir waren da ja ganz in der Stadt, aber noch die zweite Stadt, weil ich musste noch beruflich nach Berlin. Ich kann Und eine Zwischengeschichte erzählen. nee, weil die ist ganz Eine schnell. knackige. Na gut, Berlin, dann du. ich habe einen guten Hack für Berlin. Ich bin ja immer wahnsinnig genervt, wenn ich nach Berlin muss, beruflich. Und ich hatte zum ersten Mal Noise-Canceling-Kopfhörer vom Hauptbahnhof bis zum Hotel an, vom Hotel zu dem Ort, wo ich zu dieser Konferenz musste und wieder von der Konferenz zum Bahnhof. Ich habe Berlin, die Straßen von Berlin nur mit Noise-Canceling gehabt und habe sehr viel auf den Boden geschaut. Und hat's Und so geklappt? ist Berlin okay. Okay. Ja. So kann's Kleiner auch Lifehack Görlitz für. sein. Hotel, Ja. Arbeitsplatz, Ja. Hotel, Zug. Dafür liegt mehr Dreck auf den Straßen. Also Berlin und Köln lassen sich da sehr gut vergleichen. Du Ja. musst den Lärm ausblenden und dann musst du ja eh auf den Boden gucken wegen Hundekot. Ja. Auch oh, die Berliner. Oh. Ja. Mein Trick für Berlin ist, komplett betrunken sein. Ich war in meinem Leben tatsächlich nur 24 Stunden in Berlin. Aber komplett Und betrunken. war in dieser Zeit durchgehend betrunken. Das ist natürlich auch ein Also ich bin hingeflogen von Stuttgart aus, dann habe ich Ökosau. mir ein kleines Bierchen gegönnt, dann hat der Flug, Alkoholiker. Alkoholiker, ja, Ich label nur dann alles. hat der Flug etwas Verspätung gehabt, eine Stunde oder zwei. Und Pechvogel. in der Zeit habe ich mir sehr viele weitere Biere reingeschüttet. Im Flugzeug habe ich mir dann noch Maßloser ein Bier. Mensch. Dann wurde ich abgeholt vom Flughafen, meine Fahrerin hatte Bier für mich dabei. Dann war ich irgendwo, wo es sehr viel Bier gab. Dann bin ich bewusstlos geworden in meinem Hotel. Und am nächsten Morgen war es dann irgendwie so, dass wieder getrunken wurde. Ich weiß ja auch von privaten Unternehmungen mit dir, dass du ein Freund des Konterbieres bist. Ja, Ja. ich liebe es, am nächsten Tag zu trinken. Und dann, genau, wir sind dann mit dem Auto zurückgefahren nach Stuttgart. Ich war nicht der Fahrer. Deshalb konnte ich auch direkt weiter trinken. Und ich war weniger als 24 Stunden da. Ich glaube, wir sind um. Ich bin da gegen 22 Uhr gelandet und wir sind am nächsten Tag gegen 17 Uhr zurückgefahren im Auto. So geht Berlin auch. Ja, genau. 20 Stunden Berlin, dabei betrunken sein, aber richtig. Ja. Also ich empfehle euch Flugverspätungen. Dann habt ihr Zeit, euch schön einen anzutrinken, bevor ihr landet. Ja, genau. Meine Tipps für Berlin. Du sagst Noise Cancelling, ich sag überhöhter Alkoholkonsum. Ich würde deinen Tipp mitmachen, ich würde sagen, beruflich ist überhöhter Alkoholkonsum so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Deswegen. Das Interessante war, ich war beruflich tatsächlich da. Ach, du warst beruflich da, okay. Gut. Ja, da war ich wirklich. Ja, wir arbeiten halt in verschiedenen Branchen. Ja. Ich als Tapezierer kann mir sowas nicht erlauben. Genau. Ja. Du als Maler und Lackierer schon? Nee, ich bin Hotelreinigungskraft. Ach so, okay. Ja. Ach, deswegen warst du auch in dem Hotel, klar. Ja. Nachts sauber machen. Ja. Ich schlaf doch nicht in Hotels. Nee. Hallo, ich penne bei Kumpels auf der Couch. Bro. Du bist auf dem Boden geblieben. So, du warst jetzt in Schleusenwart. Und in Berlin. Ich war auch an verschiedenen Orten. Seit es kein Corona mehr gibt, kann man wieder... An Orte gehen. Ich bin in drei verschiedenen Orten gewesen, die relativ interessant waren. Du darfst ja aussuchen, worüber ich was erzähle. Ich würde sagen über alle, aber ich würde mir mal aussuchen, worüber du zuerst erzählst. Das ist eine Idee. Also, ich war in der katholischen Kirche. Mhm. Ich war in einem BlaBlaCar-Mitfahrgelegenheitsfahrzeug. Mhm. Ein Octavia oder so. Aber das spielt keine Rolle. Und ich war in der Notaufnahme. Oh, die sind alle. Drei coole Sachen, oder? Stell mal vor, ich hätte jetzt gesagt, ich suche mir nur eins aus. Die Hörerinnen und Hörer wären total sauer gewesen, weil die alle drei schon super spannend klingen. Ich nehme erstmal die Notaufnahme und hoffe, du warst nicht wegen dir da. Doch, tatsächlich. Echt? Ja. Okay, was passiert? Und wieso sagst du denn nichts? Warte. Ich hätte dir doch mal ein Kärtchen schicken können. Nee, ich bin dann auch wieder gegangen. Ach so, okay. Jetzt habe ich die Pointe versagt. Nee, es war ja nicht die Pointe. Nee, es war tatsächlich, ich war krank. Ich lag zu Hause krank rum und war dann richtig krank und hatte dann richtig hohes Fieber und immer höher und dann so 41 Grad und dann nochmal ein Zehntel mehr und dann über zwei Tage hat es nicht aufgehört. Es war ein kompletter Brei in meinem Gehirn. War das Roni? Nee, eine Mandelentzündung. Oh, schön. Oh, hatte ich auch schon mal. Oh, fies. Die Sache war, irgendwann nach zwei Tagen, Fieber sinkt nicht und so weiter. Und irgendwann schwillt mein Hals so zu, dass ich nicht mehr atmen konnte. Oh. Und dann habe ich ein bisschen Angst gekriegt. Ja, und dann habe ich, zu Recht. Dann habe ich diese... Genau, das war zu der Zeit, also es war so vor zwei Wochen oder so, oder drei, keine Ahnung. Zu der Zeit war auch viel in der Presse, dass die Leute nicht mehr so dumm wegen Erkältung in die Notaufnahme gehen sollen. Ah, okay. Ja. Und du hast dich davon erstmal abhalten lassen? Nee, war mir dann gar nicht, aber... Nee, so richtig bewusst war es mir nicht, aber... Und dabei wollte ich gerade fragen, weil wenn der Hals zugeht, ich mag den österreichischen Begriff dafür, hast du die Rettung gerufen? Weißt du, hast du den Ja, ich habe aus dem Mistkübel mein Gewand genommen und die Rettung gerufen. Nein, du bist zu Fuß dahin gegangen zu Notaufnahme. Nee, tatsächlich mit dem Taxi. Okay. Dann hast du ja schon mal den Steuerzahler sehr viele Kosten gespart. Pass auf, ich habe erst... diese 116 117 angerufen. Ja. Und die haben dann gesagt, ja, gehen Sie mal hin. Also wenn Sie nicht atmen können, sollten Sie da hin. Das ist ein guter Tipp. Ich habe da nämlich auch schon mal angerufen und habe von denen sehr gute Tipps bekommen. Mhm. Also kann man ruhig mal Werbung für diese Nummer machen, weil die eigene Werbung von denen war richtig dumm. Die hatten nämlich immer, damit man sich sie leicht merken kann, war da zwei Elfen und zwar 116 und 117. So kann man sich die Nummer gut merken. Aber es waren zwei Elfen, die halt durchnummeriert waren. Und die haben sich über die 116, 117 unterhalten, wenn man die anrufen kann. Oh Gott. Ja. Wann war das? Vielleicht 3-4 Jahre her. Ach du Scheiße. Als die Nummer eingeführt wurde. Aber da kann man anrufen, wenn man irgendein medizinisches Problem hat. Und die sagen dir dann, zu welcher Art Arzt du denn am besten jetzt gehen solltest, wo du auch behandelt würdest, sozusagen. Genau, und das Coole ist, die sagen dir, gehen Sie mal... in die Notaufnahme. Also es war nachts um zwei, das muss man dazu sagen. Sonst wäre ich zu einem normalen Doc gegangen. Es war nachts 2 Uhr oder so. Problem war dann nur, die vor Ort haben gedacht, ja gut, der Lappen hat eine Erkältung. Und ich saß 120 Minuten da nachts um zwei mit 41 Grad Fieber. Das war sehr schön. Ja, glaube ich. Das war wirklich. Und dann kommt, und das war, glaube ich. Ich finde auch. Ich glaube, das war ein Wochenende. Dann kommen halt die ganze Zeit die Besoffenen, die sich geprügelt haben. Oder und haben Vorzug vor. Genau. Einer Mandelentzündung. Genau, weil du wirst da einkategorisiert in Rot, Gelb und Grün. Bei Rot wirst du sofort behandelt, bei Gelb in 30 Minuten. Ich habe sehr lange diese Infotafel gelesen. Bei Gelb innerhalb von 30 Minuten und bei Grün 120 Minuten. Ich wurde exakt nach 120 Minuten drangenommen. Ach krass, okay. Dann wusste ich, ah, okay, ich war wohl ein Grüner. Ja. Da war so eine Betrunkene, die da reinstolpert, ihr Fuß tut weh. Die war dann sofort dran. Das ist ja unfair. Das aber es ist auch, die wäre dann rot. Ist das eine Metapher auf unsere Bundesregierung? Ampel. Rot, Gelb, Grün. Und die Grünen müssen da lange warten. Ich frage mich, ob das eine Metapher ist. Es ist eher eine Parabel. Ja. Was auch immer eine Parabel ist. Ja, wir lernen nichts draus. Vielleicht ist es doch einfach nur ein dummer Vergleich. Eine Analogie? Ja. Ist ein dummer Vergleich, weil wir ziehen jetzt ja auch da keine Schlüsse draus. Ja. Wir lassen es einfach mal so stehen. Robert Habeck ist eine Mandelentzündung und die SPD ist ein kaputter Fuß. Betrunken, zugerichteter, kaputter Fuß. Genau. Und die FDP ist so eine leichte Messersticherei, aber nur ohne Organverletzung. Ja. Ja. Na, ja. Ja, es liegt dann natürlich auch an Verfügbarkeit des medizinischen Personals. Also wenn dein Hals behandelt jemand anders als dein Bein, so vielleicht war eine Orthopädin übrig, aber kein Mandelarzt. Weißt du? Mhm. Das war dann meine Theorie. Und mir war es eh egal. Ich war zwei Tage, mach mal zwei Tage über 40 Grad Fieber, dein Gehirn ist nur noch Brei. Ich hatte auch Sorge, dass ich danach dümmer bin als vorher. Ich glaube, das kann man in unserem Podcast nachhören, da wir ja auch Roni mitgemacht haben und so. Ja. Ich glaube, 2018, 19, deswegen sind wir als Wissenspodcast auch so komplett getrendet damals. Ja. Wir waren ja wirklich in allen Charts als Wissenspodcast. Und jetzt sind wir so ein blöder Personality-Podcast geworden. Jetzt sind wir nur noch in den bolivianischen Charts für Mangas. Ja, komischerweise. Da sind wir noch gelistet. Ich glaube auch nur, weil Nicoletta Hasensteigberg, wie heißt sie denn nochmal mit Nachnamen? Hasenberg. Hasenberg, Nicoletta Hasenberg uns pusht letztendlich. Ja. Ja, in Bolivien. Bolivien. Ich glaube, man spricht da Bolivien aus. Bolivien. Bolivien. Bolivien. Bolivien. Genau, das war meine Notaufnahme. Cool. Ja, war ganz nett eigentlich. Also die Ärztin war dann auch ganz nett. Und die, also, weil die Empfangsperson, die mich entgegengenommen hat, die so, aha, ihr Hals tut weh. Ja, ich kann nicht atmen. Ja, okay, setzen Sie sich mal ins Wartezimmer. Kann ein bisschen dauern. Augenrollen, geht sie weg. Dann die Ärztin, die mich behandelt hat, die war, glaube ich, das spielt auch gar keine Rolle, aber die war allerhöchstens 14. Ja, in der Notaufnahme verdienen sich aber die jungen Ärzte ihre Sporen und Ärztinnen. Ja, deshalb. Das wissen wir aus Scrubs. Genau. Ja. Meine Ärztin war Dr. Elliot Reed, glaube ich. Wahrscheinlich sogar. Ja. Sie roch zumindest so. Ich habe auch immer die Hoffnung, wenn ich in ein Krankenhaus komme, dass da wirklich irgendwer aus dem Cast von Scrubs da wäre. Um mich einfach auf so eine Scrubs-Art behandelt auch. Ja. Ja. Ja. So, dass man wirklich denken würde, was passiert hier? Genau. Ja. Auf jeden Fall, ach so, die Ärztin hat dann gesagt, so, ja, es passt schon, sie können wieder heim. Und dann ging es auch irgendwie. Okay. Dann war ich so müde, dass ich einfach geschlafen habe. Also ja, manchmal hilft dir auch Aktivität. Ja, vielleicht hat mich das geheilt, dieses Wartezimmer. Ja, aber so eine Mandelentzündung ist was Fieses. Ja, die war, ja. Aua, schön so Antibiotikum und dann ging es auch wieder. Aber also der größte Spaß dran ist, erinnere mich noch gut, wenn du im Schlaf denkst, du müsstest, also dein Körper denkt im Schlaf, jetzt schluck ich doch mal, aber dein ganzer Hals ist so wund und sticht so, dass du von deinem im Schlaf schlucken wach wirst, schmerzerfüllt und dein Körper einfach abgrundtief hasst, weil er natürlich einen Schluckreflex hat, aber gerade nicht geht und so jede Stunde schmerzerfüllt aufwachst. So war meine Mandelentzündung. Ja, bei mir war es immer, wenn ich eingeschlafen bin, bin ich ein paar Sekunden später wieder aufgewacht mit auch gut. Weil dadurch, dass ich eingeschlafen bin, ändert sich die Atmung, ist zugegangen und dann kam halt keine Luft mehr an. Aber ich, also mein Körper war schon im Schlaf, hat aber nicht mehr geatmet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich bin bestimmt 100-200 Mal eingeschlafen und wieder so aufgewacht. Und dann habe ich gedacht, leck mich, ich rufe jetzt diese Nummer an. Da hattest du ja ein richtiges Martyrium, währenddem ich da Erlebnisse an der Schleuse und in Pilsen gesammelt habe. Das ist schon eine Weile her. Also, wann war das? Das war, glaube ich, Mitte April. Ah, okay, doch. Ja, ja, unsere letzte Folge ist doch schon 4 Wochen her. Recht lange her, ja. Ja, ja. Sorry. Sorry, liebe ZuhörerInnen. Ich glaube, wir haben Anfang April letztes Mal aufgenommen. Ja, ja, sorry. Tut sorry. Naja, ich meine, wenn ihr mal bezahlen würdet, würden wir auch besser. Nein, wir sind gegen Geld. Bitte zahlt uns niemals Geld für diesen Unsinn. Ich habe noch, noch mal einen kleinen Tipp, wie man sich den Alltag sehr verschönern kann. Ja. Und zwar, bevor ich nachher vom Pilsen erzähle, ich war da mit alten Freunden und jemand hatte die Dreistigkeit noch, als wir Salat gekauft hatten, noch zu sagen, er kauft noch ein paar Pinienkerne, weil er schon enorm snobbig ist. Boah, normale, ich mag die auch, aber trotzdem, man muss ja ein bisschen edgy sein. Aber da habe ich einfach angefangen zu lachen und habe gesagt, wie sprichst du das denn aus? Guter Tipp, um Leute dazu zu bringen, Wörter falsch auszusprechen, ist zu sagen, sich kaputt zu lachen, wenn sie ein Wort vollkommen normal aussprechen, dich kaputt lachen, dann sagen, wie sprichst du das denn aus? Das spricht man doch Französisch aus. Woraufhin er mit großen Fragezeichen vor mir stand, kein Mensch sagt Pignon, oder? Pignon. Pignon. Und er hat wirklich auch sofort Pignon gesagt. Und jetzt möchte ich jetzt häufiger machen in meinem Leben. Man braucht die richtige Situation, es darf kein alltägliches Wort sein, aber wenn die Person es richtig ausspricht, einfach kurz verächtlich lachen und dann so, wie sprichst du das denn aus? Da wird doch Französisch ausgesprochen. Ja, genau. Und nochmal schauen, was passiert. Das eher selteneres Wort sein. Das war nicht so. Ich trinke zum Beispiel heute ein Givet. Givet, ja. Du hattest ein Kepsele. Kepsele. LS. Kepseles. LS. LS, ja. Ich habe, ich kenne es von Lassange. Es gibt ja Leute, die sagen Lasagne. Ja, das heißt aber Lassange. Ja, klar, logisch. Ja. So wie Lachs, ja auch. Das ist genauso wie Tortellinis. Tortellinis. Die hatte ich eben noch mit Spinacci. Spinacci und Cappuccino und so. Nee, Cappuccino habe ich keinen getrunken, das war ja abends. Zum Desert. Desert. Desert. Desert. Ja. Desert. Desert. Ja. Desert. Und die Wüste ist Dessert. Dessert, klar, logisch. Oui. Ja. Pignon. Willst du noch eine Geschichte oder? Soll man eine Rubrik machen? Nee, du, ich würde mir noch, da ich noch einmal Pilsen habe und du hast aber noch 2 über, würde ich sagen, bevor wir die Rubrik und den Abbinder machen, würde ich mir gerne noch dich in der katholischen Kirche anhören. Da habe ich noch richtig Lust drauf. Ja, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Das ist doch dann super viel vor der Pause. Ich lausche noch einfach. Ich dachte, spektakulärer. Ich war das erste Mal in der katholischen Kirche. Ach, du warst das erste Mal in der katholischen Kirche? In Deutschland zumindest. Ich war schon mal in Polen in der katholischen Kirche. Das ist nochmal ein komplett abgefahreneres Level. Okay, okay. Jetzt, ach deswegen, okay. Du hattest keine Berührungspunkte. Ich hatte früher sehr viele Berührungspunkte mit der katholischen Kirche. Die sind dann irgendwann bis zu null gegangen. Kann ich auch vielen Leuten empfehlen. Ja. Bei mir mit der evangelischen so gewesen, als Kind bis Jugendlicher, also wie bei allen weißen Mittelschichtkindern halt, bis zur Konfirmation. So macht man das? Dann 1500 Mark einsacken, Computer kaufen, nie wieder in die Kirche gehen. Außer, was weiß ich, zu den Konfirmationen von Verwandten. Genau. Und aber jetzt war ich das erste Mal. Also du warst zum ersten Mal jetzt dieses Jahr 2023 in der katholischen Kirche. Ich war bisschen schon mal... Bisschen spät zu konvertieren. Ich weiß nicht, ob du die Medien mitbekommen hast. So cool ist die katholische Kirche nicht mehr. Ja, aber erzähl mal, bist du drin jetzt? Die haben richtig gute Angebote. Die haben ja echt Probleme mit Abonnenten. Ja. Die fallen ja ganz viele Abonnenten weg. Und jetzt haben sie ganz ziemlich geile Log-Angebote. Okay. Den Fahrbrief aktuell zum Beispiel kriegst du jetzt per App. Ja. Ja. Als Newsletter. Als Newsletter. Mhm. Fett. Per Fax. Aber per Fax. Auf Schallplatte. Aber du warst einfach, warst du in der Messe da? Oder? Es war eine Kommunion. Eine Kommunion warst du. Eine Kommunion. Ja. Die ziehen sich auch ganz schön, gell? Ging. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, weil ich weiß noch, Konfirmation, die ging immer 3 Stunden oder so. Okay, dann, Konfirmation war furchtbar. Und weil Kommunion ist schon so 1,5 Stunden. Ja, sowas. Aber ich habe mit 3 gerechnet vorher. Das ist natürlich super, ja. Ja. Weil so eine normale katholische Messe wird eigentlich in 40 bis 45 Minuten durchgebolzt. Genau. Der ursprüngliche Plan war, dass ich mich da, also ich war dann eingeladen von Menschen. Und der ursprüngliche Plan war, weil ich nicht so ein enges Familienmitglied bin, dass ich mich eher etwas zurückhalte und in die letzte Reihe setze und mir es da schön gemütlich mache. Und zack, hattest du einen Kommissionsanzug an und standst mit vorne. Nee, ich saß dann bei der Familie, weil ich dann doch da, die haben mir einen Platz geregelt, vorne in der zweiten Reihe. War dann ärgerlich, ich hatte meinen Laptop dabei und wollte ein bisschen Buchhaltung machen. Habe ich mich dann aber nicht getraut in der... Ja, ist ja auch ein bisschen anders, man sagt ja die protestantische Ethik, also dieses Arbeiten, damit du viel mit ins Jenseits nimmst. Das ist ja eine sehr protestantische Einstellung. Ah. Im Katholischen in der Kirche arbeiten, im Protestantischen ist er wahrscheinlich so, dass wir in Japan im Supermarkt schlafen. Ja. Der hat viel gearbeitet, der kann jetzt auch kurz mal schlafen. So ist dann im Protestantischen, auch wenn du dein Notebook auspackst in der Kirche. Klar, dann macht das jeder. Im Katholischen kommt es nicht so gut an. Der große Vorteil des Katholischen ist ja aber, du kannst alles bereuen und beichten einfach. Also du hättest da durchziehen können, auch die Gemeinde total verärgern. Du hättest danach nur beichten müssen, dass dir der Fehler jetzt bewusst ist. Das ist nämlich auch mein Exit-Plan für ganz, ganz spät. Kurz vorm Tod sage ich, sorry. Dann wieder in die katholische Kirche? Nee, muss ich ja gar nicht, weil ich bin ja räudig und... Reuig. Räudig. Räudig. Das ist schon ein bisschen räudig, so reuig am Ende zu sein, weißt du? Deswegen bin ich räudig. Ach so, verstehe, ja. Ja. Aber ich würde trotzdem dann sagen, sorry Gott, und dann kann man wahrscheinlich in so eine Verhandlung gehen. Wahrscheinlich, ja. Und sonst hast du die Eintrittskarte nicht gelöst. Ja, hoffentlich stirbt dein Anwalt mit dir, dann kannst du ihn nämlich direkt mitnehmen. Anwalt dabei haben es immer besser für Verhandlungen. Ja. Das ist eigentlich gar nicht dumm. Immer Doppel-Selbstmord. Selbstmord ist auch recht praktisch, weil mein Anwalt ist auch katholischer Pfarrer, Priester, Pastor. Ja? Perfekt. Ja. Also sein Name ist auch Pfarrer, Priester, also Pastor. In Zukunft werde ich das so machen, in Zukunft, bei meinen zukünftigen Selbstmorden. Nee, aber sollte ich mal Selbstmord durchführen... Oh, da musst du richtig hart bereuen, das ist im Katholischen echt... Das ist echt schlimm, ja. Aber ich würde dann meinen Anwalt mittöten, natürlich mich, meinen Anwalt. Ja. Dann wären wir, hätte ich zwei Sünden, nämlich hätte jemanden getötet und mich getötet. Aber ich hätte einen Anwalt dabei für die Verhandlung, dass... Hallo, ihr sagt, ihr beruft euch bei Paragraph 3, Gott vergibt dir deine Sünden. Ja, ja. Ja, der kann es besser. Und die Bibel ist ja auch durchnummeriert, deswegen funktioniert das auch wie ein Gesetzbuch. Ja, ja. Super gut eigentlich. Und der Vorteil ist, ich glaube, dein Anwalt ist dir auch sehr wohlgesonnen, wenn du ihn getötet hast und Suizid. Naja, der ist ja dann im Himmel. Hallo, das ist viel geiler als auf der Erde. Ja, stimmt, ja. Obwohl, da bin ich mir nicht so ganz sicher, wenn... Und der kommt ja eh in den Himmel, weil er... War der nicht gesündigt? Also, naja, also nicht direkt so, nicht durch Mord. Ja gut, er ist Rechtsanwalt dann, ja. Natürlich kann, also, gibt doch gute so von... Ja, gibt es. Amnesty International. Nee, es gibt gute Anwälte, auch gute Rechtsanwälte. Ja. Es gibt so eine und solche, ne? Man gibt es aber ganz andere. Aber dein Anwalt, ich kenne ihn ja persönlich, von der Klage, die wir mal gegeneinander hatten, wo ich mit meinem Anwalt aufgetaucht bin und du mit deinem Anwalt, die Podcast-Klage von 2019. Da hatte ich drüber sprechen. Ich glaube, wir haben da was unterschrieben, oder? Nee, wir hatten gesagt bei dem Vergleich, dass wir den Absatz rausnehmen. Den Verschwiegenheitsabsatz. Wir dürfen einfach raus. Sprechen. Genau. Ja, okay. Wir dürfen nur nicht mehr darüber sprechen, was Julian Reichel mit der ganzen Sache zu tun hatte. Oder Klaus Döpfner. Irgendeines von diesen Bild-Arschlöchern. Ja, da dürfen wir nicht drüber sprechen. Genau. Gut, weil dann müssen wir uns auch nichts Lustiges einfallen lassen. Nee. Genau, und so war mein Tag in der katholischen Kirche. Ja, aber was hast du denn so gedacht? So. Ach, das ist halt voll die Show. Also ich, evangelische Kirche steht da eine Frau vorne meistens, eher, oder 50-50. Und da stehen 25 Männer mit weißen Kleidern. Ja, auch nur bei Kommunion, sonst steht da auch ein alter, tattriger Mann. Ja, aber die haben und schon ihre Gang. Bimmelnde Messdiener. Ja, so, genau, die haben schon ihre Gang am Start noch. Also wird halt viel gebimmelt und gewedelt und irgendwelche Choreografien, dann wird dann nach links die gegangen, so, wird dann rechts gegangen. So Standarten wie die Nazis. Ja, das, ich die merke, alten, warum du beeindruckend findest, weil es hat ein bisschen was Militärisches von dem Gedöns, was da rumbeinhält. Was heißt, also halt mehr Klimbim, mehr Show. Ja, deswegen meine ich ja. Also du stehst ja beim Militär, stehst du auch auf die ganzen Orden an den Dingern. Ja, ja. Du stehst halt auf Bling Bling. Ich stehe auf, ja. Wenn über den Roten Platz der eine übrige Panzer von 1942 rollt. Ja. Da geht mir das Herz auf. Der dann noch vom Hänger fällt. Aber ich glaube, das war nur ein Fake-Video, was ich gesehen habe. Das habe ich nicht mitgekriegt. Hab so einen russischen Panzer auf einen Hänger fahren sehen und der hat dann seine Kette aber verklemmt. Ja, das war in der Telegram-Gruppe, hast du es gekriegt bei den. In meiner, ja, Attila Hildmann ist da drin, Michael Wendler und ich. Ja, wir drei. Das ist die ukrainische Separatistenpartei. Ah ja, und Nina Hagen schreibt immer noch irgendwas von UFOs und irgend so ein Esoterik-Mist, den immer der Wendler glaubt. Ja gut, vielleicht hat sie recht, es ist eine Restwahrscheinlichkeit von 1 zu mehreren Billiarden. Ja, und du hast heute zwei Zahlen in irgendeiner Aufstellung gehabt, wo die Wahrscheinlichkeit genauso gering ist. Ich hatte halt eine siebenstellige Zahl, die zweimal exakt gleich in einer so einer Kostenaufstellung aufgetaucht ist. Siebenstellig ist 1 zu 100 Billiarden, sage ich jetzt mal. Vielleicht sind es auch nur 1 zu 4 oder so. Egal. An die MathematikerInnen, die uns hören. Genau, warte die mal. Die 28. Warte, ich kann es. Peter hätte gerne Übersetzung. Aber vielleicht könnte Nicoletta das auch nochmal dann einfach bei uns im Post machen. Man kann es auch einfach mal googeln. Aber was ist 6,25 mal e hoch minus 19? Oh, ich weiß nicht, was das dargestellt in Nullen. Sind es dann 0, und dann 18 Nullen? Oder aber sind meiner es 0 kann sogar oder 19? Hier so hier ja, aber hoch x. Ja, aber dann brauchst du ein längeres Handy für wahrscheinlich. Ja. Oh, Mist. Jetzt ist mein Handy. Mein Handy hat gesagt, die Zahl ist so groß, dass wir jetzt in einer anderen Raumzeit sind. Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Ja. Weißt du noch, als wir irgendwann mal für ein Jahr lang in einer anderen Raumzeit, wo dieses Orakel aufgetaucht ist? Ja, gut, dass die uns rausgeholt hat wieder. Der war auch während der Corona-Zeit, gell? Und da waren wir auch mal in einer anderen Dimension auch. Ja. Wo wir... Am Anfang haben wir Folgen aus der Dimension geschickt, wo es gar keine Pandemie gab. Weißt du das noch? Nee, das weiß ich alles gar nicht mehr. Okay. Weil das ist alles ein komischer Brei in meinem Kopf. Ja, da waren wir in einer anderen Dimension. Da haben wir nicht über den Virus zwei Folgen lang geredet. Ah, ich erinnere mich. Als alle Podcasts sich nur über Viren unterhalten haben. Ja, wir in einer anderen Raumzeit waren irgendwie. Virus. Ja. Virus. Ja, wir Russen. Genau. Cool. Ja, wir haben also jetzt, nicht wir Russen. Ihr habt euch jetzt geile Stories aus Pilsen, aus Schleusen, Warthausen. Nee, aus, Pilsen habe ich ja noch gar nicht erzählt. Berlin. Berlin, das ja. Deutsche Pilsen. Ja, Prag ist wahrscheinlich eher deutsche Pilsen. Dann ist. Was ist? Prag ist das deutsche Pilsen. Nee, warte mal. Berlin ist das deutsche Prag. Pilsen ist das Kanada von Bamberg. Nee, Pilsen ist ungefähr, ich würde sagen, Pilsen ist das Trier Tschechiens, nur ohne Brauerei. Weil es sehr weit westlich ist. Weil es sehr weit westlich ist, recht klein ist, also auch so um die 100.000 Einwohner, und, 150. Und viele Metal-Bands hat und Hardcore-Bands und also so. Hatte Trier früher, ja. Sagt man doch über Trier. Nee, sagt man über Saarland. Ja, Saarland hat die Trier. Höchste Metal-Band und... Hey, my pretty friend, you are looking for a German wife, or you are looking for a German husband, check out Potato Pool. You are looking for marriage, come to us, come to Potato Pool. It's the best, it's amazing network for finding a husband or a wife from Germany. Real crowds, real Kartoffeln for you, 100% real crowds. Check out crowds. Potato Pool. Sag mal, hat uns Spotify da jetzt einfach eine Werbung reingeklatscht? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Hat sich für mich irgendwie unnatürlich angefühlt. Irgendwas war gerade. Ja. Irgendwas Technisches. Also es ist, ich glaube nicht, dass jetzt gerade hier anderthalb Stunden technische Probleme passiert sind. Nein. Nee, oder? Spotify hat uns da eine Werbung reingeknallt. Ja, genau. Oh. Spotify ist schuld, nicht die Technik bei uns. Und ihr lieben HörerInnen auf dem Xiaomi-Blog, ihr hattet diese Probleme nicht. Da ist eine total werbefreie Folge zu hören. Genau, die ist komplett genau. Clean. Kommt ja. auf unseren Xiaomi-Blog, da könnt ihr auch mehr als die letzten 20 Folgen hören. Xiaomi-Blog, einfach mal googeln, Xiaomi-Blog. Xiaomi-Blog, den CK findet man hin. So. Ja, ja. Der Xiaomi-Blog. Xiaomi-Blog. Genau. Du hast einen Thomas Müller dabei, oder? Ich habe einen Thomas Müller dabei. Du hast einen Thomas Müller dabei. Sollen wir die Leute nochmal abholen? Ja, wie hieß die Rubrik? Es gab früher mal eine Rubrik, damals, ich glaube 2004 oder so. Ungefähr so gefühlt ist es so. Ja, da wollten wir alle anderen Thomas Mülleres groß machen. Also, weil es gibt ja diesen Bayern Thomas Müller, der nicht... Also ich finde ihn unsympathisch, haben wir damals auch gesagt. Du fandst ihn auch unsympathisch. Ja, keiner mag. Deswegen wollten wir die anderen Thomas Müllerinnen, so ist glaube ich der korrekte Plural, groß machen. Genau, genau. Es gibt andere. Thomas Müller ist ja der statistisch häufigste Vor- und Nachname von deutschen Männern. Das ist korrekt, ja. Genau, Thomas der häufigste Vorname, Müller der häufigste Nachname. Ich habe noch einen Thomas Müller entdeckt. Du hattest auch schon mal ein paar entdeckt, so ein Skispringer, glaube ich mal. Ein Skispringer hatten wir, einen Maler, einen Rennfahrer hatten wir schon, ja. Ich habe einen entdeckt. Ein Wissenschaftler hatten wir auch, der Thomas Müller war. Ja. Ich habe einen entdeckt, ein ganz großer Profiteur derzeit von Olaf Scholz Zeitenwende. Oh. Der ist Geschäftsführer der, jetzt bin ich natürlich wieder schlecht. Hat er sich schön die Taschen voll gemacht. Er ist der CEO, der Chief Executive Officer von folgender Firma. Kauft euch Aktien oder, na jetzt auch nicht mehr. Bei denen läuft es aber gut. Hensoldt heißt die Firma. Okay. Rüstung Hensoldt sitzt natürlich in Süddeutschland. Ja, natürlich. So wie, macht ja irgendwas Technisches wahrscheinlich. Dann sitzen sie in Süddeutschland. Ja, alle Waffenproduzenten sitzen alle in Süddeutschland. Denen geht's gut. Karierte also, Hemden und Krawatte. Genau. Ich und so. Also die sind, glaube ich, jetzt... Also ich habe Morgenmagazin oder irgendeine Nachrichten. Ah genau, seit 13.04. im MDAX okay. aufgestiegen. Also denen geht's gut. Und er ist der CEO. Thomas Müller ist der CEO. Waffenbastler und genau, also wahrscheinlich passionierter Jäger in seiner Freizeit. Ja, stell dir vor, du bist so ein Thomas Müller von Hensoldt Waffentechnik GmbH oder AG in dem Fall. Und dann setzt sich Olaf Scholz, tritt in den Bundestag vorne hin und sagt, Zeitenwende, wir machen 100 Milliarden locker. Der denkt sich doch, heute ist der beste Tag meines Lebens. Ja, es gibt ja den Begriff der Krisengewinner. Ja. Und wenn man die letzten Krisen so betrachtet oder Krisen allgemein betrachtet, sind die Krisengewinner meist die Leute, die sich in Feldern bewegen, die, sag ich mal, ethisch oder moralisch meist zweifelhaft sind. Ja. Ja. Ja. Ja, Thomas Müller müsste man sein. Genau, Thomas Müller ist eigentlich der Finn Kliman der Waffen. Ja. Mal hoffen, dass unser Podcast-Feind Böhmermann eine Folge über Thomas Müller macht. Wird er nie tun. Wird er auch nicht tun. Nee. Weil es ist ja auch wahrscheinlich alles sauber. Nee, es ist alles sauber gelaufen. Ja. Aber es gibt immer saubere Krisengewinner. Ja, ich habe mir dann zur Vorbereitung natürlich den Wikipedia-Artikel zu Hensoldt, zu dieser Hensoldt-Waffenfirma AG da angeschaut. Es ist ganz geil, wie die das machen. Es gab mal ein Embargo gegen, es dürfen keine Waffen mehr nach Saudi-Arabien geliefert werden. Da hat Hensoldt es einfach über Subunternehmen in UK und so gemacht. Ja. Thomas Müller. Thomas Müller. Gute Arbeit, Thomas Müller. Was? Thomas Müller rennt die deutsche Wirtschaft. Was nehmen wir damit? Der Thomas Müller von Bayern ist vielleicht doch nicht der unsympathischste Thomas Müller Deutschlands. Genau, genau. Ja. Es gibt noch, also Thomas Müller vom FC Bayern ist ein dummes Arschloch, glaube ich, keine Ahnung. Privat ist wahrscheinlich, verbissen ist er. Wofür er steht. Ja, und er ist verbissen. Er ist so ein verbissener Sportler, genau. Mit dem willst du nichts zu tun und haben. FC Bayern und so. Die Person ist wahrscheinlich ganz normal. Ja. Aber der Thomas Müller, ja. Aber wusstest du, habe ich dann auch gelesen, die Bundesregierung kann sich, da gibt es ein cooles Wort, Sperrminorität oder so, bei Aktiengesellschaften, bei AGs, kann sich einfach 25,1% Anteile kaufen. Immer? Bei jeder AG? Ich weiß nicht, ob das immer so ist, okay. Aber die machen das bei sicherheitspolitischen okay. möglichen ja. Problemen. Kaufen die sich von Waffenproduzenten oder so ein Viertel der Anteile. Dass da jetzt wahrscheinlich keine saudi-arabischen Aktionäre im großen Stil wahrscheinlich, ansteigen. Ja. Irgendwie Sperrminorität. Irgendein cooles BWL-Wort. Ja, wahrscheinlich sagt man aber so intern, sagt man dann so in den Behörden und in den Ministerien, Olaf steigt ein. Olaf steigt ein. Olaf steigt ein. Oder vielmehr, Roland steigt ein, weil wir Wirtschaft. Genau, Ronny. Ronald Halbeck. Ronald Halbeck. Und Chris Lindner. Chris Lindner wäre auch ein guter US-Talkmaster eigentlich so. Chris Lindner, ja. Macht so eine Late-Night-Host, aber eher so bei Fox News. Bei Fox News, ja. Genau. Die haben doch eine Stelle frei, die haben doch diesen weirdo Tucker Carlson. Tucker Carlson klingt immer wie so ein Tarnname, finde ich. Ich wollte immer mal nachschauen, ob das dem sein echter Name ist, weil der klingt so wie in so einer US-Komödie der 90er Jahre, weißt du, wenn so ein paar Kids auf dem Roadtrip sind und einer will sich einen Tarnnamen geben und dann so, wer bist du? Ich bin Tucker Carlson. Ja, aber googelt mal Tucker Carlson, der sieht auch aus wie aus einer 90er Jahre US-Komödie. Ja, wie der komische Vater irgendwie. Der hat so ein ganz seltsames, nacktes Gesicht. Aber auch wenn du so eine ganz beschissene Frisur. So Figuren wie zum Beispiel eine unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug. Da ist der Hauptcharakter Ted Stryker. Ja. Bei Hot Shots Topper Harley. In die Reihe passt Tucker Carlson einfach super rein. Kannst du runterbeten. Ted Stryker, Topper Harley, Tucker Carlson. Alles der gleiche Name. Wir haben sie gefeuert, weil er zu krass rechtsradikal war, oder? Ja. Selbst für Fox. Aber ja, irgendwie wurde das da sehr ähnlich wie der andere, der auch immer krass rechtsradikaler, kann man schon fast sagen, Julian Reichelt mit seinem komischen YouTube Kanal, der ja jetzt der Bild auch Kohle zahlen musste, da ging es ja auch nur um rechtliche Sachen, Verschwiegenheitserklärungen und so weiter. Soweit bei Tucker Carlson, glaube ich, auch vorgezogen, aber er wurde sogar Fox einfach zu rechtsradikal. Ja. So viel zur US-Politik. Vielleicht haben wir da nächstes Jahr wieder mehr zu reden, wenn dieser komische alte Mann zurückkommt mit den gelben Haaren und der orangen Haut. Oh ja, da freuen wir uns alle drauf. Da freuen wir uns doch richtig drauf. Wir könnten dann einen neuen Podcast starten eigentlich. Haben wir letztes Mal auch gemacht, als er Präsident wurde. Ja, stimmt. Wir haben gestartet, als Trump zu dem... Einen Tag nach der Wahl hatten. Egal. Ja. Genau. Apropos alte Männer, die ihren Job aufhören sollten. Ich habe einen Antitourismus-Tipp. Antitourismus-Tipp? Ja. Mhm. Aus der Pilsener Urquell. Oh ja, stimmt. Brauerei. Du warst in Pilsen, das hast du noch gar nicht erzählt. Wir haben dort eine Führung gemacht und man erwartet ja auch wenig von Brauereiführungen. Allerdings war die Brauereiführung, die wir da gesehen haben, wirklich der Punkt, wo man wirklich sagen muss, man sollte den Zeitpunkt finden, wo man abspringt. Und das geht direkt raus an Franz, der die Führung in Pilsen-Urquell gemacht hat. Franz war ungefähr schon Mitte 400. 70, hat die Führung so gemacht, wie er sie schon immer seit den 60ern wahrscheinlich gemacht hat. Er hat keine Fragen zugelassen. Wir hatten anderthalb Stunden Zeitfenster, in denen auch leckere Biere verköstigt werden durften. Da, immerhin, oder? War es gutes Bier? Ich komme dazu. Entschuldigung. Franz hat erstmal in dem Museumsstück der Brauerei schon eine Stunde totgequatscht, bevor wir die Produktionshallen und, total interessant, unten Keller, wo früher dieses Bier gekühlt wurde, wirklich interessant besucht hatten. Darf ich eine Anmerkung machen? Du bist ein bisschen wie Franz schon, weil du hast auch keine Zwischenfrage zugelassen. Ja, lasse ich auch nicht zu, weil ich bin jetzt wieder wütend. Ja. Also er hat keine Fragen zugelassen und wir sind dann einfach, es hat sich gezogen wie Kaugummi und wir waren nicht allein auf der Führung und alle, also sogar die typisch deutsche Kartoffel, die alles interessant findet, hat irgendwann nur noch den Kopf geschüttelt. Das war ihm aber egal. War er auch ein Deutscher oder ein Tscheche? Er war ein Tscheche, aber hat sehr gut Deutsch gesprochen. Okay. Ja. Und er macht das, glaube ich, schon sehr lange, aber er hatte den Blick für die Uhr verloren. Hat uns aber dann... Pilsen noch Deutsch wahrscheinlich, hat er angefangen. Wahrscheinlich, ja. Nee, das nicht. Böhmen. Aber der Keller vielleicht, in dem er lebt. Ja, jedenfalls, also die ganze Pointe an der Sache ist, also... eine anderthalb Stunden Langeweile muss ich jetzt nicht wiedergeben, sondern er hat uns anderthalb Stunden erzählt, wie besonders natürlich Pilsener Urquell Bier ist, aber auch, dass wir nachher noch ein richtig leckeres Pilsener Urquell verköstigen können, was man nur vor Ort trinken kann, weil es ungefiltert ist und nur in diesem Keller gelagert werden kann, weil die Fässer da frisch abgestellt werden. Mhm. Und dann sind wir auch in einen schönen gewölbekellerartigen Raum gekommen. Da stand ein Typ an einem großen Fass und hat uns wirklich die Gläser voll gemacht. Und als wir die Gläser voll hatten, hat unser Franz gesagt, Sie haben jetzt 3 Minuten zum Trinken. Wenn Sie es nicht ganz schaffen, schütten Sie das Bier einfach hier in den Eimer, denn wir haben überzogen. Und er hat keine Fragen zugelassen. Also der Überzug war er. Und die Begründung war, da kommt gleich die nächste Gruppe. Dann müssen wir hier raus sein. Also eigentlich war für dieses Bierverköstigen eine halbe Stunde eingeplant. Wir hatten 3 Minuten, dank Franz. Und dann konntet ihr jeder 3 Minuten lang Bier trinken. Also wir haben 3 Minuten lang ein kleines Bier recht zügig getrunken, woraufhin er ja auf die Zeit hingewiesen hatte, wir aus dem Raum rausgingen, keine andere Gruppe zu sehen war hinter uns und er dann nochmal vor einem großen Plakat Gebäude erklärt hat und auch Gebäude, die nicht mehr auf diesem Plakat verzeichnet waren. Unter anderem, da außerhalb der Stadt ist noch irgendwo unser Logistikzentrum. Wir waren die schlimmsten 2 Stunden Führung meines Lebens, muss ich ehrlich sagen. Und zeitgleich, da wir mit einer Gruppe von Freunden da waren, haben wir 2 Sachen festgestellt. Und jetzt kommt der schöne Twist. Ich habe lange in meinem Leben keine 2 Stunden Langeweile mehr empfunden. Ja. Ich habe auch lange in meinem Leben kein so richtiges Rebellentum einer Gruppe gegenüber einer Autoritätsperson empfunden. Und ich habe auch lange in meinem Leben nicht mehr so ein, weißt du, du bist dieses Ausgeliefertsein und dann noch diese schreiende Ungerechtigkeit. Da erzählt dir jemand 1,5 Stunden, was für ein wunderbares Gebräu du da gleich zu bekommen, vorgelegt bekommst, um dann total respektlos sich selbst widersprechend zu sagen, sie haben 3 Minuten. Und ich hab auch in diesen Gruppen Leute gesehen, die Trauer in ihren Augen hatten. Vor allen Dingen auch so, weißt du, also Achtung, geschlechtlicher Stereotyp, aber es waren schon ein paar ältere Frauen auch dabei, die natürlich kein Bier in 3 Minuten wegächsen möchten. Das ist ja schon eher so ein sozialisiertes Männerding, die dann wirklich dieses Bier das halbe in den Eimer geschüttet haben und du hast einfach nur gesehen, sie hätten das schon sehr, sehr gerne ausgetrunken, um danach vor einer Wand zu stehen. Oh, mein Herz bricht gerade. Das tut wirklich weh, was du jetzt. Nein, aber also ich. Aber genau. Es ist ein Antitourismus-Tipp. Aber wenn ihr nochmal euch fühlen wollt wie eine Gruppe pubertierender Jugendlicher, die dem Lehrer vollkommen ausgeliefert sind, der total langweiligen Scheiß an eurem Schulausflugstag macht, dann empfehle ich eine Brauereiführung in der Pilsener Urquell-Brauerei und bitte explizit nach, weil andere Gruppen sahen glücklicher aus, explizit nach Franz fragen. Ja, genau. Also zusammengefasst, absolut furchtbar, aber du hast dich mal wieder lebendig gefühlt. Du hast dich wieder wie ein Schüler, ein 14-Jähriger. Wir hatten ein Gefühl, und unsere Gruppe war auch stärker danach. Ja, genau, genau. Also du hast was mitgenommen. Und auch noch ein Service-Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja. Also wenn ihr euch schrecklich langweilen wollt, nee, die Mischung aus Langeweile, schreiender Ungerechtigkeit und pubertierendem Zorn, ich empfehle Pilsen, Brauereiführung nach Franz fragen. Perfekt. Aber abgesehen davon, was sonst okay. Pilsen, wunderschön. Und die Leute. Nein, wirklich die Leute. Schöne kleine Stadt, reicht für einen Tag und einen Abend. Man kann auch sehr gut 2 Tage und 2 Abende da verbringen, auch 3 Tage und 3 Abende, wenn man eine Ferienwohnung mit Sauna hat, erst recht. Na also. Und Ausblick. Aber ist eine Reise wert, wenn euch, gerade hier in Südwestdeutschland, wenn euch Prag, die 1 Stunde nach Prag zu weit ist, noch mehr. Pilsen kommt direkt hinter der Grenze und ist eine sehr schöne, sehenswerte Stadt. Na also, guck mal. Ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Na also, guck und Wetter war top. Das und die Leute. Und die Leute. Und die Leute. Ja, kann man auch sagen, im Nachtleben auch sehr aufgeschlossene, nette Menschen in netten Bars. Also hast ordentlich Schlampen weggeballert. Was willst du damit sagen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Zwischen den Zeilen hast du gesagt. Ich bin in einer illegalen Pokerrunde gelandet und geil. Ja, hab Pavel abgezogen. Ach, deshalb hast du diese Gold-Uhr jetzt, diese teure. Okay, ich habe mich schon gewundert. Ungezapftes Pilsener Urquell ist tatsächlich anders als das aus der Flasche. Genau, wir waren die haben so ein, okay? Die haben ein, also Pilsener Urquell wird wohl einmal mehr gebraut und hat dadurch einen wahnsinnig festen Schaum, wenn es gezapft wird in Pilsen. Die haben auch eigene Gläser. Der Schaum ist wirklich ein bisschen fester. Der ist richtig fest, so dass man wie ein Joghurt löffeln kann. Das ist wie so ein Cappuccino. Da musst du mit der Zunge durch den. Wie ein Guinness. Wie, haben ja wie ein Giné. So ja. Ein Giné, die haben ja auch so eine schöne. Genau, ja. So eine, wie eine nur, Cappuccino-Creme. Nur als, genau, nur als Pilz halt. Genau, deshalb trinke ich das auch gerne morgens zum Frühstück, weil es mich an den Cappuccinelli. Cappuccinelli. Oui. Ja. Genau. Hast du eben gerade wirklich gesagt, schön die Mädels weggeballert? Die Schlampen, habe ich gesagt. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall. Hier, Code of Conduct, gell? Da meldet sich noch die Rechtsabteilung bei dir. Ja, aber ich meine, wir bezahlen die. Das Wort ballern wurde dir verboten. Du warst in einem Plapla-Car. Da müssen wir heute genau. Noch. Ich guck gerade, ich habe mir hier noch das Wort Vulkan-Jesus notiert, weil ich es mochte. Finde ich auch schön. Ja, Vulkan-Jesus ist ein cooler Name. Also wenn ich nochmal Rapper werden würde. Ah, das ist super. Apache 207 oder wie der heißt, zusammen mit Vulkan-Jesus. Genau. Ja. Also eigentlich ist mein Rapper-Name ja Genozid-Pete. Auch. Weil was ist härter als Genozid? Und als Rapper muss man möglichst hart sein. Ja. Pandizid ist vielleicht noch ein bisschen... Ich würde sagen, du machst Vulkan-Jesus. Vulkan-Jesus ist ja. Cool, auf jeden ja. Fall. Weißt du, du spittest halt auch dann viel. Genau. Wie die Lava. Ich bin Vulkan-Jesus. Ich spitte meine Rhymes wie ein Vulkan seine Lava. Aber oder bin so. Auch ein bisschen ja. Divine. Ja, so kannst du so ein bisschen so... Weißt du, auf dem Kilimanjaro ich rapp's. Weißt du, kannst du die alte Freundeskreis-Scheiße wieder rausholen. Oh als Vulkan-Jesus. Maximi, Maxima, Maxi, Maxi Star bei Gefla. Ja, egal. Ich höre mal auf zu sprechen, wenn es mir unangenehm wird. Ja? Ihr kennt das Prinzip. Jetzt erzähl mir noch ein bisschen, was du im Blablabla-Kerl relativ unspektakulär. Aber was ich interessant fand, was ich interessant fand. In diesem Blablabla-Kerl, das einzig Interessante, was da passiert ist, eigentlich nicht viel, es war ein ganz netter Mann, der mich von einer Stadt in die andere gefahren hat. Und dieser Mann hatte aber eine Dashcam installiert. Hast du sowas schon mal erlebt? Nee. Also Dashcam, kennst du das Prinzip? Ja. Also halt eine kleine Kamera, eine GoPro. Und das Coole war, die war ungefähr auf, ich war Beifahrer, die war so auf meiner Augenhöhe, oben rechts. Aber er hat nach vorne gefilmt, nicht dich. Nach vorne und hinten. Ach krass, okay. Nach vorne, nach hinten und mich. Also ich glaube, es waren drei Kameras, also drei Linsen. Also ich konnte mich die ganze Zeit angucken. Schön. Ja. Kein Psychopath. Nein. Nein. Nein. Hat er so gesagt, die deutschen Straßen sind so unsicher geworden. Nee, ganz im Gegenteil. Da muss ich mitfilmen. Ganz im Gegenteil. Also ich habe noch nie so ein... Es war einer der angenehmsten Menschen nach dir und... Und dir. Und mir. Also du bist ja auf Platz 1, dann komme ich direkt. Noch Ingo Zamperoni. Das ja. Sind so die unser drei Kumpel Menschen Ingo. Sind. Ja. Geiler, aber der war also von der Angenehmheit ein... Auch so vom Mensch, von Einstellungen her und so weiter. Er war ein sehr, sehr guter... Sollen wir den mal zum Person. Podcast einladen? Ja, er hieß... Ja. Oh, irgendwie Thomas oder... Vulkan-Jesus. Ich schätze mal Müller mit Nachnamen. Also ja. Wahrscheinlich hieß er Thomas Müller. Vulkan-Jesus Thomas Müller. Erzählt, dass er eine Aktiengesellschaft hat. Und diese verfickte Bundesregierung mit diesem Hurensohn Habeck, dieser Wichser, hat ein Viertel seiner Anteile gekauft. Ah ja, ja. Die dürfen das, die Bundesregierung. Ja, so war der gar nicht. Nee, war ein guter Typ. Cool. Ich habe noch einen Fun-Fact zum Abschluss. Und ich habe noch einen Aufreger zum Abschluss, den sage ich aber einfach so dann. Ich mache den Fun-Fact, du den Aufreger. Ja. Fun-Fact, amerikanische Staaten, ja. Also ja, Vereinigte Staaten sind ja mehrere Staaten, States. Es gibt einen Staat, der ist im Nordwesten, der ist Washington, so wie die Hauptstadt. Aber Washington liegt gar nicht in Washington, gell? Nee, Washington D.C. ist Südost oder Mitte Osten und der Staat ist im Westen. Finde ich lustig. Fast bei Kanada. Um dein Funfact noch zu unterfüttern. Ja, das ist schon mal lustig. Und diese Städte und Staaten in Amerika, in den USA, haben immer ein Staatsmotto, so ein offizielles. Ja. Und das Staatsmotto von Washington State ist Alki. Alki? A-L-K-I. Was soll, was steht dahinter? Das ist ein Wort von den Ureinwohnern der Chinook oder Chinook. Ja. Chinook, C-H-I-N-O-K. Chinook, glaube ich. Chinook, ja. Und das heißt, irgendwann. Okay, aber auch ein komisches Motto. Ja. Washington, irgendwann. Irgendwann. Ja. Finde ich cool. Saarland, erfinderisch. Ich glaube, das ist wirklich das Motto vom Saarland. Nett hier. Aber waren Sie schon mal in irgendwann? Alki? Alki? Nee, Alki ist Chinook für irgendwann. Finde ich cool. Washington ist auch so der sympathischste Staat Amerikas. Nee, Oregon ist eins südlich. sagt man. Also das ist so der, was Europa am nächsten kommt. Oregon. Oregon und Washington. Ich mag Oregano manchmal als Gewürz. Ja. Selten, aber dann würde ich mal nach Oregon auch. Aber das, Oregon klingt auch wie ein Staat von Kanada. Kann man alle aufgeklärten, aufgeschlossenen Europäer und Europäerinnen fragen. Geh mal nach Oregon. Oregon und Washington sind so die coolen Staaten. Die coolen. Also die also, eher blau. Weißt du? Ja. Das St. Pauli der USA. Genau, ja. St. Pauli. Da werden noch Steine auf Bullen geworfen. Ah, doch so wild auch. Ja. Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. So, was ist der Aufreger? Ich beobachte einen Instagram-Trend, der mich wahnsinnig macht. Da stehen Leute immer in Unterwäsche und ziehen sich dann im Zeitraffer an, um ein Outfit zu präsentieren. Aber sie starten in Unterwäsche. Zieht die Scheiße einfach an, macht ein Foto, bitte. Ja. Oder das ergibt für mich gar keinen Sinn. Macht's wie ich und nutzt kein Instagram. Auch das ist eine Möglichkeit. Dann spart ihr euch so. Ich gucke dann nur manchmal rein. Mal. Ich musste mich nie über sowas ärgern. Bis jetzt. Ja. Jetzt sind wir wütend. Wir bleiben wütend. Ihr hört uns wieder im Juno. Juni. Eigentlich finde ich dir praktisch, aber das nervt trotzdem auch, wenn Leute immer Juno so überbetonen. Ja. Trotzdem, nichtsdestotrotz, wir sehen uns im Juno. N wie Nordpol. O wie? Olaf, glaube ich, oder? Ohio? O wie Olaf. Oregon. Oregon. Oder wie unser Gottkanzler Olaf Scholz. Wir singen jetzt noch die Nationalhymne laut aus dem Fenster von dem Studio. Ihr singt sie hoffentlich nicht. Und wir sehen uns gar nicht wieder, sondern wir hören uns wieder im Juno. Genau. Tschaußen. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss, Francisco.